Silent X minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nein. Ordnung ohne Herrschaft? Aber claro, ihr hört Radio A auf dem Querfunk unter 104,8 MHz jeden zweiten Sonntag im Monat zwischen 18 und 20 Uhr. Hallo und guten Abend. Heute ist der 13.06.2021 und ihr hört wieder eure Lieblingssendung im Querfunk, und zwar Radio A. Dieses Mal hört ihr etwas über das Klimacamp in Karlsruhe als regionales Thema, das gerade stattfindet. Ja, schon mal ein Aufruf von mir, schaut gerne vorbei, unterstützt die Leute vor Ort. Auch gerade nachts werden Leute gebraucht, weil dort irgendwelche Idioten die Menschen auf dem Camp bedrohen. Von daher, aber auch so, bringt Essen vorbei, informiert euch, verbringt dort auch mal ein bisschen Zeit. Ich glaube, die Leute freuen sich. Weiter werden wir ein überregionales Thema ansprechen, und zwar habe ich ein Interview geführt im Vorfeld mit einem Genossen und einer Genossin aus Nürnberg, und zwar geht es da in diesem Interview um den Jamnitzer Platz und die Gentrifizierung in dem Stadtteil und den Prozess, den der eine Interviewpartner von mir jetzt führen muss, leider. Weiter werde ich euch ein Interview, das schon ein bisschen älter ist, aber noch nicht im Radio in unserer Sendung kam, zu Gemüte führen. Tja, und zwar mit Mal Ilive. Ich glaube, diesmal habe ich es richtig ausgesprochen. Ich hoffe es mal. genau, also Mal Ilive kennt ihr von Ari Revolte. Er ist jetzt solo unterwegs, macht Musik und unterstützt weiterhin Projekte. Im Zuge der Wochen gegen Rassismus und die Abschlusskundgebung habe ich ihn mal wieder getroffen, und von daher ist das Interview entstanden. Eigentlich hätte es auch letzten Monat gesendet werden sollen. Ich habe es leider nicht unterbringen können. Aber dieses Mal. Und wie wir es ja im Vornherein beworben haben, fehlt jetzt noch das Thema QuerdenkerInnen. Das hat leider so nicht funktioniert, aber wir haben einen Beitrag auf freieradios.net gefunden und werden euch davon einen Ausschnitt präsentieren können, um mal so ein bisschen Appetit für die Thematik zu finden. Den werden euch dann auch noch den Link dazu nennen, wo ihr euch den Beitrag komplett anhören könnt. So, und jetzt Musik und dann geht's los. Ah, und was ich vergessen habe. Ja, ich habe es erwähnt, Radio A. Euer Lieblingssendung im Querfunk. Ihr hört es. Wahrscheinlich unter 104,8 MHz oder unter querfunk.de. Viel Spaß bei der Sendung. If we should be arrested before we sleep, well, I'll see you outside in a few days or in a few weeks. And if you should be shot, well, trying to escape, well, I know that for the lie that's written on its face. We're all right. Mm-hmm. had enough. I grabbed you gently by your arm and said, hey, I got a crush. You caught both my eyes and you gave me a push. You said, hey, you got one back. And the room came in with a dash of the anchor. He punched me squarely in my snout. He said, hey, you got a death. I threw my eyes on the slits and I gave him a kick. I said, hey, you want one back? And the room came in with a dash of the anchor. Doch mal die Fresse. Jetzt Regionales aus anarchistischer Sicht. Ja, wir sind hier im Schlossgarten vom Karlsruher Schloss und sind beim Klimacamp. Wir haben uns gedacht, wir interviewen die Leute, solange sie hier sind, und fragen sie mal, wie es ihnen geht und was sie hier machen. Hallo. Servus. Ja, einmal wäre die Frage, wie lange seid ihr schon da? Wir sind seit dem 29.05. schon hier. Genau. Also seit dem Samstag, seit 11 Tagen. Cool. Und was macht ihr hier? Also was ist das hier jetzt? Ein Camp, klar. Aber ja, warum ein Camp hier? Wir fordern, dass Karlsruhe grüner wird. Wir fordern, dass wir einfach eine Zukunft haben. Und ich kann da einfach nicht stillstehen und hoffe, dass wir Erfolg haben. Und dass ich meinen Kindern eine gute Welt hinterlassen kann. Und wie lange habt ihr vor, hier zu bleiben? Also bis Karlsruhe was ändert. Das, die Frage bekommen wir oft. Aber ich werde auch so lange bleiben, bis wirklich wir Erfolg haben und Karlsruhe wirklich was ändert. Also es ist schon länger angelegt und ja, genau. Nicht nur jetzt ein paar Monate. Ja, was macht denn ihr hier, solange ihr hier seid? Also ihr habt ja relativ viel Zeit hier auch, aber es gibt ja wahrscheinlich auch viel zu organisieren. Genau, wir haben verschiedene AGs. Ich zum Beispiel bin Elektriker, deswegen kümmere ich mich eigentlich um die Solaranlagen und um die Technik. Wir haben vor einer Woche haben wir eine neue Solaranlage bekommen und da haben wir jetzt Gestelle gebaut, dass wir einfach die Solaranlage gut nutzen können. Das heißt, ihr könnt auch autonom auf Strom zugreifen, oder? Genau, wenn gutes Sonnenlicht da ist, und gerade haben wir auch eine neue Solaranlage bekommen und hoffen, dass wir da komplett durchgängig Strom haben. Kommt ihr da im Moment zurecht mit dem Strom, was ihr da drüber erzeugt? Oder? Leider nicht, weil die Regen Karlsruhe es alles nicht zulässt. Aber wir hoffen, dass es sich bald ändert. Ich kenne jetzt auch andere Klimacamps, kannte ich bisher, und das war ja vor allem, die hatten ja vor allem den Fokus auf Skillsharing. Also es gab verschiedene Workshops, es gab Aktionen, wie jetzt gerade so Fokus-Workshop. Gibt es das hier auch, oder? Genau, wir sind jetzt seit 1,5 Wochen da und wir hatten relativ Probleme mit dem Anfang. Viele Organisationen. Deswegen, aber unser AG-Programm wird es auf jeden Fall in den nächsten Tagen sich drum kümmern und auf unserer Webseite oder auf Instagram posten, dass wir verschiedene Skillsharing machen oder auch Workshops. Magst du die Website gerade sagen, weil vielleicht hat der eine oder andere HörerInnen auch Lust, an den Workshops teilzunehmen? KarlsruherKlimacamp.com, relativ easy, ist leider noch eine Domain von Jimdo. Okay. Ja, was habt ihr denn sonst so geplant, jetzt die Zeit, wo ihr hier seid? Wir werden jeden Tag eigentlich Sprachgesang machen, also Parolen schreien und Musik durchlaufen lassen und einfach Leute ansprechen, um denen zu zeigen, dass man was ändern muss. Wir werden auch hoffentlich bald mehrere Kundgebungen haben, um einfach mehr auf unser Klimacamp und auf unsere Klimasituation aufmerksam zu machen. Ja, da kämen wir auch schon direkt zum nächsten Punkt. Und ja, wie kommt es so drauf an, also bei den Menschen hier so an, die hier so vorbeikommen? Ich meine, wenn jetzt gerade schönes Wetter ist, ist ja besonders viel los hier. Ja, wie sind so die Leute drauf? Es gibt alles. Es gibt viele Leute, die uns extrem gut unterstützen, also eigentlich viel Essen vorbeibringen und manchmal auch sogar warmes Zeug bringen und Materialien stellen, Pavillons, Biertische, Solaranlagen, da Haltbarstationen oder Toiletten. Oder es gibt auch Leute, die einfach interessiert sind, die bleiben dann einfach stehen und fragen uns, was wir hier machen und was unsere Forderungen sind. Aber es gibt leider auch manche Situationen, da wir nachts eigentlich jeden Abend mehrere Angriffe bekommen, dass Menschen mit Messern Transvis durchschneiden, Vandalismus, Aktivistinnen angreifen oder auch Bierflaschen auf uns bewerfen. Wie werdet ihr da geschützt? Also werdet ihr geschützt jetzt erstmal vielleicht von unseren geliebten staatlichen Institutionen, die dafür zuständig wären? Wie ist da so deren Toleranz, also deren Support? Leider nicht gut. Wir hatten auch vorhin eine Drohung, dass unser Camp verbrannt werden soll. Die Polizei meinte nur ganz trocken, wir können keine 24 Stunden Überwachung machen. Ich will ihre Gesichter mal sehen, wenn wirklich was passiert. Und dann eine Klage oder so. Das ist ja komisch, so ein paar Meter weiter im Gerichtsgebäude funktioniert es offensichtlich sehr gut. Also ich will das Gesicht lieber nicht sehen, weil das würde bedeuten, dass das Camp brennt und da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Ja, vielleicht ist es dann auch da an uns, selbst irgendwie zu organisieren. Genau. Leider. Genau, wir haben nachts eine Nachtwache da und versuchen uns da selber zu schützen und nur im Notfall auf die Polizei zuzugreifen. Aber wir bräuchten da auf jeden Fall mehr Support und hoffen, dass mehr Menschen uns unterstützen. Ja, da kommen wir gerade zum Punkt Support. Inwiefern kann man euch supporten? Also wie ist das möglich? Genau, ihr könnt einfach auf unserer Webseite schauen, was wir gerade noch so bräuchten, aber wir haben relativ viele Sachspenden bekommen. Zurzeit haben wir eine große Ausgabe durch eine neue Solarmodul. Genau, einfach vorbeikommen, bisschen Geld spenden oder einfach Sachen, die ihr denkt, wir könnten sie gebrauchen oder auf unserer Webseite sind oder auf Instagram. Genau, oder einfach Essen spenden, Foodsharing ist immer gern gesehen. Oder Manpower? Woman oder Women and Manpower, yes. People Power. Ansonsten hast du noch irgendein besonderes positives Erlebnis, was du hier hattest? Wir haben jetzt sehr viel Negatives gesprochen, aber ich denke, im Großen und Ganzen ist das hier eine sehr coole Sache und sollte ja auch die Menschen auf jeden Fall ein Ausflug wert sein oder auch ein längerer Ausflug über mehrere Tage, Wochen, Jahre. Also hast du vielleicht so persönlich ein besonderes cooles Erlebnis, was du jetzt die letzten Tage hier hattest? Also ich bin zum Beispiel nicht bei FFF da, also Fridays for Future. Kenne die Person flüchtig von Demos, aber es ist mega extrem, wie der Support ist von untereinander, wenn Leute Probleme haben oder wenn wir einfach in der Gesellschaft abends zusammensitzen, wie da durch die kurze Zeit schon eine krasse Freundschaft entwickelt ist und einfach jeder jeden respektiert. Ich denke, da sollte man vorbeikommen und es selbst erleben. Auf jeden Fall. Das kann ich uns nur schwer, glaube ich, erklären. Ja, genau. Dann spielen wir wahrscheinlich jetzt erstmal noch ein bisschen Musik und dann werden wir wahrscheinlich noch eine andere Stimme hören. Hier stehen wir, vor uns die Wüste, um uns der Wohlstand, hinter uns Jahre vertaner Zeit und fehlender Taten, Jahre des Zögerns, man kannte die Fakten und war nicht bereit. Aber jetzt können wir nicht mehr warten. Keine Zeit für die Leugner und Fatalisten, für die Bequemen und die, die so tun, als ob sie es nicht schon seit Jahren wüssten, für die, die streikende Schüler als unvernünftig verlachen. Einzig unvernünftig ist es doch, jetzt einfach so weiterzumachen. Hier stehen wir mit dem Kummer und mit der Wut über sterbende Arten und Meere voll Müll und der Angst vor der kommenden Flut. Ein begrenzter Planet und unendliches Wachstum, dass das nicht geht, ist doch trivial. Jetzt Verzicht oder später Vernichtung, ist das echt eine schwierige Wahl? Keine Zeit für die Leugner und Fatalisten, für die Bequemen und die, die sich nicht interessieren, obwohl sie es eigentlich müssten, für die, die Protest unter aussichtslos verbuchen. Wirklich aussichtslos wäre es nur, wenn wir es nicht versuchen. Hier stehen wir wie die Maus vor dem Mähdrescher und harren aus, dass es uns überrollt. Die Maschine ist gierig nach Wachstum, keiner lenkt, keiner hat so gewollt. Sie läuft wie von selbst und so effektiv, und weil kaum einer gerne verzichtet, läuft die Maschine halt weiter, die alles verwertet und alles vernichtet. Wir haben keine Wahl, wir haben keine Wahl, sagen die Mäuse und graben sich ein, wenn sie rauskommen, ist alles staubig und kahl. Der Planet kann uns alle ernähren, doch er darf niemand gehören. Ich weiß, Geld kann nicht alles, aber mit Geld kann man alles zerstören. Keine Zeit für die Leugner und Fatalisten, für die, die sich nur für Profit interessieren, obwohl sie es eigentlich besser wüssten. Die Schüler gehen auch für euch auf die Straße, weil es jeden angeht, auch für die Faulen und die Ignoranten, ja, es ist auch deren Planet. Hier stehe ich, ich schaue mich um, ich bin nicht allein, davon bin ich erleichtert. Und ich weiß, leicht wird es sicher nicht sein. Aber wer, wenn nicht wir? Und wenn jetzt nicht, wann dann? Jetzt ist Schadensbegrenzung noch möglich, doch dafür muss sich sehr vieles ändern und jetzt fängt es an. Ja, jetzt haben wir ja noch eine weitere Person gefunden, die mir gerne mit uns sprechen möchte. Was hat dich persönlich dazu geführt, dass du hierher gekommen bist und dich hier einbringst? In erster Linie Wut darauf, dass die Politik nicht handelt, nicht angemessen handelt bezüglich der Klimakrise. Es ist einfach ein System, was ohnmächtig ist. Und ja, diese Wut habe ich in Energie umgemünzt und die in das hier reingesteckt. Und genau, versuche damit einen Anteil daran zu haben oder zu leisten, ja, Menschen aufzuwecken, Menschen zu sensibilisieren für das Thema Klimakrise und Klimagerechtigkeit vor allem, Menschen zu zeigen, dass sich unsere Gesellschaft verändern muss und dass die Politik, die jetzt eben schnell handeln können und auch schnell Maßnahmen treffen können, die auch umsetzen muss. Ja, zuweilen hat man das ja auch schon gemerkt, so mit dem CO2-Einsparen. So, das haben wir ja dieses Jahr gerade so dank Corona irgendwie geschafft. Aber es zeigt halt eigentlich, hätte man halt viel früher handeln müssen, um diese Klimaziele zu erreichen. Und man hat aber nicht das Gefühl, dass es wirklich passiert. Ne? Ja, wie lange hast du vor, hier zu bleiben? Was hast du geplant? Naja, wir als Team wollen... Ja, momentan ist unser Protest mehr oder weniger symbolisch. Wir bleiben, bis ihr handelt. Aber wir wollen, dass unser Protest nicht nur symbolisch bleibt, sondern dass wir auch konkret etwas bewirken. Und deswegen wollen wir Forderungen an die Kommunalpolitik hier in Karlsruhe stellen, wo wir auch denken, dass wir da ein bisschen Spielraum haben und beziehungsweise die Möglichkeit, Dinge zu verändern. Und ja, es ist schwierig zu sagen, wie lange wir hier bleiben wollen, aber wir werden, denke ich, nicht gehen, bevor wir nicht denken, dass wir eins unserer Ziele erreicht haben. Mhm. Und wollen auf jeden Fall so ein bisschen auch eine Veränderung herbeiführen. Und das kann lange dauern. Ja, ich glaube, es gibt keinen konkreten Konsens, wie lange wir hier bleiben wollen. Mhm. Ich denke, das wird sich zeigen. Kannst du schon Sachen formulieren oder erzählen, was genau für Ziele ihr jetzt speziell für Karlsruhe habt? Oder welche Forderungen, besser gesagt? Naja, wir fordern von Karlsruhe, sich ein CO2-Budget zu setzen, womit es dann eben einen Anteil daran oder seinen Beitrag dazu leistet, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Wir sind, also ja, es ist positiv zu sehen, dass die Stadt Karlsruhe ein Klimaschutzkonzept hat, aber es ist auf jeden Fall, es kann nicht sein, dass dieses Konzept nicht mal ausfinanziert wurde. Und wir sehen halt einfach nicht genug Handeln und nicht schnell genug Handeln. Also das Klimaschutzkonzept sieht 2050 Klimaneutralität für Karlsruhe vor. Das ist 15 bis 20 Jahre zu spät. Ja, wir fordern deswegen eine Konkretisierung und auch eine Verschärfung des Klimaschutzkonzepts. Und wir wollen, dass die Stadt endlich danach handelt, also das, was sie propagiert. Also es kann nicht sein, dass trotzdem das Verkehrswende eines der großen Thema der Klimabewegung oder Klimagerechtigkeitsbewegung ist und dennoch weiter in motorisierten Individualverkehr investiert wird in Form von Straßen und Verkehrsinfrastruktur für Autos. Jetzt bist du ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger hier. Was waren so deine positiven Erlebnisse bisher? Also, oder eins deiner positivsten Erlebnisse? Fällt dir gerade was ein? Also in erster Linie das Leben mit den Menschen hier, wie wir miteinander auskommen und miteinander umgehen. Auch wenn wir sehr darauf achten müssen, uns nicht zu überfordern und auch auf uns selbst zu achten. Aber es gab viele positive Gespräche mit Menschen, die vorbeikamen, die uns unterstützen wollen. Da fühlen wir auf jeden Fall einen großen Rückhalt. Generell haben wir so das Gefühl, das Thema Klimaschutz und Klimagerechtigkeit ist eins, was mittlerweile breit in die Gesellschaft gekommen ist. Aber es gibt halt eine Minderheit von Menschen, die die Macht hat, Veränderungen wirklich herbeizuführen und die es nicht tut. Klar, das ist natürlich die Sache mit der Stadtpolitik, dass sie da klar dran ist zu handeln. Und dass, hast du ja auch schon gesagt, viel zu spät dran sind und trotzdem viel zu langsam handeln, was das anbelangt. Du sagtest gerade, dass ihr euch nicht aufpassen müsst, euch nicht selbst zu überfordern. Wie ist das jetzt? Hast du den Eindruck, dass ihr hier genug Menschen seid? Oder würdet ihr euch über weitere Menschen freuen, die hier sich beteiligen? Oder wird es zu groß werden? Habt ihr da überhaupt Auflagen? Also gibt es irgendwie ein Limit von Menschen, die hier sein dürfen? Oder dürfen alle Menschen kommen? Also prinzipiell dürfen alle Menschen kommen, die sich für das Thema interessieren oder sich dafür einsetzen wollen. Wir haben nachts Platz für 15 Menschen, sind da auch froh, wenn Menschen vorbeikommen, die noch nicht hier waren, die mal neu sind und reinschauen wollen. Und generell sind wir natürlich froh, wenn Leute vorbeikommen und auch tagsüber uns Gesellschaft leisten oder einfach mal Schichten übernehmen und hier ein bisschen mit reinwachsen. Und dass eben ja die Last, die momentan auf wenige Schultern verteilt ist, sich auf mehrere Schultern verteilt. Und das würden wir uns auf jeden Fall wünschen und laden da auf jeden Fall alle ein, die dazu Lust haben. Jetzt sehen wir hier auch schon im Hintergrund so ein paar dunkle Wolken. Wie war denn bisher so das Wetter für euch? Also wir sind ja vor eineinhalb Wochen fast jetzt gestartet. Die erste Woche war Sonne pur, war richtig gut, gab ein paar Sonnenbrände. Und ja, übers letzte lange Wochenende gab es dann schon mal die ein paar Regenschauer, da war ich selbst nicht da. Ja, soweit ich es mitbekommen habe, haben es alle gut überstanden und genau. Schön zu hören. Der Regen hält uns nicht ab. Thema Sonnenbrände, wie ist die medizinische Versorgung hier? Gibt es hier Sani-Kontakte, Sani-Zelte. Habe ich selbst gar nicht so im Bilde. Also wir haben auf jeden Fall Notfall-Sanitätszeug hier. Muss ich aber selbst nachfragen, ob wir konkret Kontakte haben zu Sanis, die hier auch Bereitschaft oder so zeigen. Ansonsten, falls wer Sani ist, meldet euch im Klimacamp. Die brauchen was gegen Sonnenbrand. Und freuen sich. Ja. Ja, was nett mit dir geredet zu haben. Und wir wünschen euch viel Erfolg hier weiterhin. Und ja, ich denke, man sieht sich wieder. Vor allem, wenn ihr noch länger da seid, wird man sicherlich noch das eine oder andere Mal vorbeikommen. Ja, danke auch. Wird uns freuen, euch mal wieder zu sehen oder auch ein paar der ZuhörerInnen. Sehr gerne. Dankeschön. Danke. Ja, und wir haben noch jemanden gefunden, der mit uns reden will. Genau, wir beißen nicht, also die Leute haben tatsächlich Lust mit uns zu reden. Ja, herzlich willkommen. Danke. Wie lange bist du jetzt schon hier? Immer mal wieder, so einen Tag oder ja, wenn ich Zeit finde. Ich bin ja nebenbei auch in der Schule noch. Ja, am Wochenende mal mehr dann. Wie ist es bei dir so mit dem persönlichen Umfeld? Wie reagieren die drauf? Also hast du da auch manche Leute irgendwie sagen so, muss das sein? Oder ist rundum eher positiv gestimmt? Ja, eher Leute, die sagen, hä, was, du schläfst da auf? Hä? Hä, echt? Nee, du verarschst mich gerade. Hä, nein, natürlich. Das ist ja der Witz da dran. So. Also natürlich nicht nur, aber das ist halt dauerhaft so. Und so das Verständnis, dass man das komfortable Bett gegen eine Isomatte und einen Schlafsack eintauscht, genau, ist da nicht gegeben. Also es gibt auch Leute, die nicht so viel Plan haben, die sagen dann, wenn sie irgendwie genervt sind, so, ja, geh halt auf eine Klimaaktion, bring dich um oder so. Aha. Das ist dann schon ein bisschen krasser, aber das passiert jetzt auch nicht im Kontext mit dem Camp. So. Ja, was ist denn überhaupt für dich die Motivation, sich jetzt hier das Bett einzutauschen gegen die Isomatte? Also, warum bist du hier? Ich finde es sau unterstützenswert einfach. Ich sehe, es sind oft die gleichen Menschen, die sich engagieren. Und ich kenne es selbst, wenn man so eine von wenigeren ist, die sich halt für was einsetzt, dann irgendwann wird es so mühsam, dass man halt keine Kraft mehr findet. Und das fände ich hier extrem schade. Und deshalb, ja, zum großen Teil aus Solidarität, denke ich. Und natürlich das Thema, das ist natürlich auch wichtig. Also bisher haben wir die anderen auch gefragt, was so bisher das positivste Erlebnis war. Und genau, die Frage würden wir auch an dich stellen. Eigentlich, als ich hier ankam, wie ich aufgenommen wurde, also ich kannte hier so ein, zwei Leute, aber mehr auch nicht. Und die waren auch nicht alle da. Also es war nur einer da, den ich kannte. Ja, alles, sind alle saunett hier. Und ja, man findet schnell Anschluss. Das ist eigentlich das Schönste hier. Ja, also auch wir, als wir vorhin angekommen sind, war hier auch gerade so eine Plenumssituation und da sind wir auch mehr oder weniger reingeplatzt und wurden trotzdem sehr herzlich begrüßt. Und genau, freuen uns hier zu sein. Ja, habt ihr so feste Struktur den Tag über oder wie verbringt ihr eure Zeit hier? Also halt Plenum, das ist so ein fester Termin und sonst, also gibt halt Schichten über den Tag, dass halt immer jemand da ist. Genau, Nachtschichten, die wir einteilen müssen, die feststehen. Ja, ansonsten bringt hier jeder schon so sein Stück Arbeit mit, weil wenn man halt nicht zu Hause ist, muss man das halt hier erledigen. In irgendeiner Form viel reden, auch mit Menschen, die hier so vorbeilaufen. Du dachtest schon, Plenum ist ja eigentlich schon ein ganz gutes Stichwort. Das Camp ist also entsprechend basisdemokratisch organisiert oder das heißt, Entscheidungen werden von allen, genau, mit allen getroffen? Also alle sind gleichberechtigt. Mhm. Also klar, so Ordnerin kann nur sein, wer über 18 ist. Mhm. Versammlungsleitung kann tatsächlich jeder übernehmen. Also das ist nur, man gibt halt einen Rufkurs bei der Polizei an. Dann haben die Handynummer, dann ist man so Kontaktperson, falls was wäre, dass man sich drum kümmert und dass man halt schaut, dass die Leute hier auf dem Gelände Maske tragen und dass immer genug OrdnerInnen auch ihre Binde anhaben. Na, jetzt leben wir ja gerade in Zeiten von Corona. Betrifft euch das besonders hart oder sagt ihr, eigentlich schränkt es euch nicht ein, sondern könnt ihr euren Aktivismus genauso weiterleben wie bisher? Ja, wie ist es so? Ja, es schränkt schon ein. Also wir haben mehr Vorschriften einfach. Wir müssen unseren Korb irgendwie bei mehr Sachen haben. So. Und ich glaube auch, dass die Bevölkerung, mit der wir konfrontiert werden oder die schon auch ein bisschen sich verändert hat. Also nicht unbedingt nur negativ, aber also ist schon ein bisschen anders, würde ich sagen. Aber würdest du sagen, da ist quasi gleich geblieben oder überwiegt eine Seite mehr? Also gibt es eher mehr Zuspruch? Oder? Nachts gibt es mehr negative Kommentare. Tagsüber eigentlich vorwiegend Leute, die sagen, oh, ist toll, was ihr macht. Ja, wir haben einen Besucher, der eigentlich einen Platzverweis hat, der kommt regelmäßig und beschimpft uns. Ja, öfter auch Menschen, die einfach nur ihre Meinung abladen wollen, ohne überhaupt eine Antwort zu wollen. Also einfach mal Frust rauslassen. Das ist manchmal schwierig, dann ein Gespräch mit denen anzufangen, aber... Ja, bedanken wir uns für deine Zeit, die du dir genommen hast für uns. Klar. Hast du noch einen Appell, den du loswerden möchtest? Genau, ja. Vielleicht, dass du es mitbringen willst. ZuhörerInnen und Zuhörer. Ja, dass sich alle gerne willkommen fühlen sollen, auch wenn es vielleicht nicht immer auf den ersten Blick so scheint. Wir sind gar keine so feste Gruppe, wie das nach außen hin vielleicht wirkt. Viele Menschen sind jeden Tag, also kommen Menschen, die das erste Mal da sind und ja, traut euch einfach dazu zu kommen. mich was fragen. Spüre Desinteresse bei Dingen, die sonst für mich Bedeutung haben. Ich suche nur und finde nichts, die Bedingungen sind hinderlich. Es geht alles um Äußerliches, aber das spüre ich noch innerlich. Der Etikette wegen weiß man sich zu benehmen, auch wenn dann manche Handlungen nicht für das Denken stehen. Es heißt, es ist das Leben, Kompromisse einzugehen. Aber wenn alles Kompromiss ist, ist es kein selbstbestimmtes Leben. Ey, verdammt, ich halt den Aufgaben des Alltags nicht mehr stand. Ich bin angespannt und ausgebrannt und eure Fressen penetrant. Ich war schon immer komisch, aber ihr seid ignorant. Und ich weiß nicht, was noch kommen soll und ich bin auch nicht gespannt. Aber es gibt so viele Sachen, die mich ablenken, mich irritieren und ich komm nicht mehr zum Nachdenken. Und ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Wenn alles durcheinander geht, dann hab ich Angst, mich zu verlieren. Erledigung, Überforderung, bis immer nur Erwartung. Allgemeine Überforderung, komplexe Selbstverarschung. Wenn keiner mir zuhört, ich spreche gegen Wände und werd von allen Seiten vollgelabert. Dann lieb ich Rap, denn du kannst mich nicht unterbrechen mit deinem scheiß Aber. Keiner redet außer ich, Schnauze halten, hört ihr mich? Ich war schon immer komisch und das liegt an meinem gestörten Ich. Keiner redet außer ich, Schnauze halten, hört ihr mich? Ich war schon immer komisch und das liegt an meinem gestörten Ich. Keiner redet außer ich, Schnauze halten, hört ihr mich? Ich war schon immer komisch und es liegt an meinem gestörten Ich. Keiner redet außer ich, Schnauze halten, hört ihr mich? Ich war schon immer komisch und es liegt an meinem gestörten Ich. Keiner redet außer ich, Schnauze halten, hört ihr mich? Ich war schon immer komisch und es liegt an meinem gestörten Ich. Keiner redet außer ich, Schnauze halten, hört ihr mich? Ich war schon immer komisch und es liegt an meinem gestörten Ich. Ja, in diesem Beitrag, da wir das immer vergessen, in diesem mit der Musik, also was ihr gehört habt, möchte ich das jetzt für diesen Beitrag nachholen. Und zwar hörtet ihr als erstes Dota, keine Zeit, passend zum Thema. Dann Grass, If There Was No Government. Und als drittes, also gerade eben, Lena Störfaktor mit Komisch. Nun geht es weiter mit dem überregionalen Thema, mit dem Jamnitzer Platz und der Repression, die die Leute erfahren, die dort einfach nur einen schönen Abend verbringen wollen. Wir sind für euch unterwegs rund um die Welt für die besten News. Überregionales aus anarchistischer Sicht. Dazu ist genau nochmal zu sagen, dass natürlich den Anwohnerinnen, den neu hinzugezogenen, denn sind die Menschen, die an den Plätzen nicht nur ein Dorn im Auge, sondern natürlich rufen die dann auch die Cops. Und die Cops kommen regelmäßig und schikanieren die Menschen, die da auf dem Platz sind, also People of Color, eher ärmere Menschen, die da den Platz suchen, um sich mit anderen Menschen zu treffen. Also für ganz verschiedene Menschen, die da den Platz nutzen, werden dann von den Cops schikaniert und das Platz ist zum Teil auch verwiesen. Und an dem einen Abend im Juni war es dann so, dass dann auch wieder die Cops gerufen wurden und da dann aber gesagt wurde, nein, wir haben jetzt einfach keinen Bock mehr auf permanente Schikane und wir werden jetzt hier nicht einfach weggehen, sondern wir werden die Interessen einfach auch mal durchsetzen und deswegen Cops haut ab. Und die Cops sind dann auch tatsächlich gegangen und das war erstmal ein ganz entspannter Abend so weiterhin. Und Dann habe ich Anfang letzten Jahres habe ich vom K14, also das Kommissariat 14, das ist die Staatsschutzabteilung, habe ich eine Vorladung bekommen, wo ich dann erstmal total irritiert war, so, weil ich dann das Datum auch gesehen habe, worum es gehen soll, und ich einfach wusste, dass ich da an dem Abend nicht da war. Also ich war wirklich nicht da. So. Und deswegen war auch so von uns allen so erstmal der Gedanke, ja, kein Stress, alles gut halt so. So, das wird sich schon ziemlich schnell herausstellen, dass da halt irgendwie was noch schiefer gelaufen ist, als es sowieso schon beim Justizapparat halt läuft. Und das wird ziemlich schnell wieder fallen gelassen. So, das war der Gedanke, den wir da eigentlich erstmal hatten, als ich die Vorladung bekommen habe. Aber es kam dann anders. Es kam dann ganz anders, ja. Es war dann so, dass ich dann auch meinen Anwalt schon eingeschalten habe, dass wir dann auch in die Akten gucken können, sobald sie denn dann zur Verfügung steht. Und dann tatsächlich sich bei, als in die Akte kam, sich herausgestellt hat, so okay, also der Staatsschutz, die Cops und die Staatsanwaltschaft, die haben da echt Bock, gegen mich zu ermitteln. Ja, denkst du, wir hatten ja auch schon mal über einen Repressionsfall dir gegenüber auch berichtet, wo du bei Protesten gegen eine Abschiebung von einem Mitschüler, glaube ich, dabei warst. Meinst du, dass dadurch, dass ihr euch beziehungsweise du gerne einfach einmischt, wenn die Polizei oder der Staat oder wie auch immer irgendwie einfach Scheiße baut oder halt irgendwie Leute schikaniert, dass ihr beziehungsweise du dich da gern einmisst und deine Meinung sagst und Leute solidarisch unterstützen willst? Meinst du, dass euch das gerade im Moment dann besonders trifft und sie dich dann halt einfach rausgesucht haben? Also ich würde schon sagen, dass sich in Bayern, aber ich glaube, wie überall in Deutschland und auf der Welt, sich solidarisch zeigen, eher bestraft wird, als dass da irgendwie Hände geschüttelt werden. Damals war es ja so, ich habe die Nachricht bekommen, dass der Assis abgeschoben werden sollte, von der Berufsschule aus dem Unterricht heraus. Und wir uns dann solidarisch mit ihm gezeigt haben uns dann um das Polizeiauto gestellt, einfach nur um diese Abschiebung eben dann zu verhindern. Womit wir aber nicht gerechnet haben, ist, dass das Bayerische UFK mal wieder krass geglänzt hat, irgendwie was Brutalität angeht, und die uns ohne Vorankündigung einfach mal hart verprügelt haben. Ich wurde dann damit auch festgenommen und hatte dann auch einen langwierigen Prozess. Und ich glaube, dass es schon so ist, wenn Menschen erstmal auf dem Schirm sind, oder nicht mehr auf dem Schirm sein müssen. Also da gibt es ja auch so viele Beispiele, wo junge Leute auch gerade, wie wir es erlebt haben in Nürnberg, einfach nur gedängelt werden, weil sie jetzt erstmal da sind und die Cops gerne wissen möchten, wer das ist. Aber klar, wer auf dem Radar oder auf dem Schirm ist von denen halt, wird natürlich halt nochmal mehr gestresst. Ja, ich meine, spricht ja irgendwie ein bisschen dafür, wenn du ja nicht da warst, hast da plötzlich einen Strafbefehl im Briefkasten irgendwie. Komisch. Oh! Aber was wird denn jetzt genau zur Last gelegt? Was hast du denn Böses verbrochen oder sollst du denn Böses verbrochen haben? Mir wird zur Last gelegt, dass ich in dem besagten Abend mich erstmal solidarisch mit den von Polizeikontrollen Betroffenen also solidarisch gezeigt habe. Und damit aber ein bisschen skurril, denn weiter wird mir vorgeworfen, dass ich mit einer Holzlatte da stand und einer Polizistin gesagt haben soll, verzieh dich, du Bullenschlampe, Entschuldigung für die Wortwahl, aber verzieh dich, du Bullenschlampe, und wenn du jetzt nicht gehst, dann bring ich dich um. Das ist erstmal der Vorwurf, der im Raum steht, wo dann auch, jetzt komme ich nochmal ein bisschen auf den Prozess zurück, wo dann in der Akte auch eine Person beschrieben wird, Piercings, ein bisschen Tätowierung, die genau von der Polizistin beschrieben wird, die auch die einzige ist, die eine Holzlatte gesehen hat, die auch die einzige ist, die diese Person, die sie beschrieben hat, gesehen hat. Und genau, und so steht es dann in den Akten, und so wurde dann, und es hat dann auch der Mensch vom Staatsschutz, der dann geladen wurde als Zeuge vor Gericht, auch gesagt, okay, da kam die Polizistin, der hat die Aussage gemacht und hatte sofort an mich gedacht. Also es gab nur eine ganz grobe Beschreibung, aber der Staatsschutzmensch hat sofort gesagt, das kann nur der Jan sein. Ja, schön, wenn die Cops einen kennen. Ja. Oder hat man gleich immer ja, so einen Sündbock, wie man das sagt. Ja. Und das hat sich dann, Ja, nee, sprich. Und es hat sich ja auch noch weiter herausgestellt im Laufe des Prozesses, also die Polizistin, der Aussagen waren wahnsinnig schwammig. Es war zum Beispiel so, dass dann mein Anwalt hat Bilder vorgelegt von dem Abend, wo ich aber eben nicht am Janitzer war, sondern auf einer kleinen privaten Feier, wo ein Bild von mir gemacht wurde, was dann vorgelegt wurde, wo eigentlich ganz klar war, dass ich die beschriebene Person von der Polizistin gar nicht sein kann. Zum Beispiel, weil ich an dem Abend eine Glatze hatte und die Polizistin aber sagte, ich hatte blonde Haare, wo sie dann meinte, ja, das waren jetzt doch nicht die Haare, an die ich mich erinnert habe, sondern an die Augenbrauen. Und die Augenbrauen haben ja dann doch irgendwie eine blonde Farbe so, und deswegen kann das schon sein. Und die Richterin hat sich einfach wahnsinnig gefreut, dass die Polizistin geschafft hat, sich so rumzuwinden in ihren Aussagen vor Gericht, dass genau, die Richterin hat sich gefreut, und genau so kamen dann diese Urteile zusammen. Des Weiteren, also es gibt so viele Skandale innerhalb dieses Prozesses, ich könnte stundenlang drüber sprechen, war zum Beispiel so, dass es eine Lichtbildvorlage gab, also 3x8 Bilder in einer Reihe, und die Polizistin hat auch gesagt, die Person, die sie da gesehen hat, hat keinen Bart getragen. Dann gab es eine Lichtbildreihe, wo ich neben 7 anderen Menschen abgebildet bin, wo ich die einzige Person bin, die keinen Bart trägt, und alle anderen haben einen Bart getragen. Also ich glaube, das war so ein sehr, sehr klar gewollt, da irgendwie ein Exempel zu statuieren. Entschuldigung. Alles gut. Und ich soll dann quasi dann die Person sein, die dann hergeholt wird. Ja, irgendwie, ja, brauchen sie einen Sündenbock oder halt auf jeden Fall wollen sie klar machen, also so interpretiere ich das, wenn ich da mal einsteige, irgendwie wollen sie klar machen, also was man ja auch in Baden-Württemberg durch das neue Polizeigesetz und so weiter und sofort immer merkt, oder auch Prozesse, die in Karlsruhe geführt werden, dass die halt schon irgendwie suchen, der Mensch, der einmal irgendwie aufgemuckt hat, der nicht einfach seine Fresse hält, ja, den merken sie sich, und selbst wenn die Person nicht da war, wird da mal eine Anzeige gestellt, hatten wir auch in Karlsruhe, so in der Form. Ja, da ist es auch, und das finde ich auch sehr, sehr interessant, wie auch die Cops und die Staatsanwaltschaft zum Beispiel diesen Abend analysieren. Das ist ja auch beim Jürgen, bei dem zweiten Angeklagten, war es dann so, dass dann da gesagt wurde, der Jürgen ist schon näher an die Polizistinnen herangetreten und hat lautstark seine Meinung kundgetan. Es kam nicht zu Handgrifflichkeiten, noch kam es nicht zu Beleidigung, und es wurde auch vor Gericht nochmal klargestellt, auch von Seiten der Staatsanwaltschaft und auch von den Polizistinnen, dass der Jürgen ganz genau wusste, was er tut, um nicht straffällig zu werden. Und trotzdem wurde er dann als Redelsführer hingestellt. Und alleine nur deswegen wurde er auch eher zu einer hohen Strafe verurteilt. Einfach nur, weil es eine Person braucht, die dann der Redelsführer ist, weil wir können ja nicht als Zusammenschluss autonom entscheiden, sondern wir brauchen immer eine Person, die erstmal die Marschrichtung vorgibt. Und genauso wurde es dann auch beschrieben. Ja, so, da ja, kommt mir bekannt vor. Ja, vielleicht kannst du beziehungsweise ihr kurz den aktuellen Stand dieses Verfahrens nennen. Und vielleicht dann gleich auch, weil wir sind auch schon gut in der Zeit sozusagen, gleich, wie ihr damit umgeht. Es gibt doch nichts Unästhetischeres als einen Polizisten. Finden Sie nicht auch? Wir gegen Deutschland, wir gegen Bullen und Deutschland. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland, wir gegen Bullen und Deutschland. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland, wir gegen Bullen und Deutschland. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland, wir gegen Bullen und Deutschland. 1, 2, 3, 4, denkt ihr, habt die Macht? Ihr habt wäre ja gelacht. Euer Scheiß Bullenstaat ist auf. Dir vor die Füße, du bist ja immer noch nicht weg. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland, wir gegen Bullen und Deutschland. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland, wir gegen Bullen und Deutschland. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland, wir gegen Bullen und Deutschland. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland, wir gegen Bullen und Deutschland. Wie gerne ich dir, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Jetzt gibt es Straßenschlacht. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland, wir gegen Bullen und Deutschland. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland, wir gegen Bullen und Deutschland. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland, wir gegen Bullen und Deutschland. Wir gegen Bullen, wir gegen Deutschland, wir gegen Bullen und Deutschland. Deutschland, Deutschland, Deutschland, Deutschland verrecke. Mit diesem Prozess, was stattfindet bei euch? Also welches Unterstützung für dich gibt, Jan? Soziale erstmal der aktuelle Stand. Also ich wurde jetzt zu einem Jahr und zwei Monaten vom Landesgericht verurteilt. Und wir sind in Revision gegangen und gerade warten wir auf die Entscheidung vom Oberlandesgericht. Und wenn das Oberlandesgericht entscheidet, ja, das Verfahren, das war, ist so gelaufen, dass es Bestand hat, dann werde ich jetzt demnächst irgendwann einen Brief bekommen, wo drin steht, dass das Urteil rechtskräftig ist und dann muss ich ein Jahr und zwei Monate im Knast. Also das heißt, gerade schaue ich jeden Tag in meinen Briefkasten so ungefähr und warte auf den Brief. So, das ist zu dem Verfahren der aktuelle Stand. Ihr habt ja einen Soli-Kreis, oder es gibt ja einen Soli-Kreis für dich. Ja genau, wir haben einen Soli-Kreis gegründet und da laufen natürlich auch persönliche Unterstützungen wie auch politische Unterstützungen. Wir hatten auch schon verschiedene Kundgebungen rund um das Thema auch am Jamnitzer und das hört natürlich auch nicht auf. Wir lassen uns auf jeden Fall deswegen nicht einschüchtern. Genau, und wir arbeiten jetzt ein bisschen eben ganz nah am Jan zusammen und wenn ihr auch Bock habt, könnt ihr uns zum Beispiel unterstützen. Wir haben so ganz schicke Soli-Shirts, genau. Vielleicht einfach mal bei Auf der Suche Nürnberg schauen, entweder in Instagram oder auch so in Google findet ihr auch unsere Homepage und da gibt es echt schicke Shirts, die gibt es auch bei Black Mosquito und die Kohle geht auch direkt an den Soli-Kreis, genau. Ja, Leute, schaut euch an. Was mich noch interessieren würde, wie reagieren denn die Anwohner und Anwohnerinnen? Also gibt es da Kontakt? Gibt es da Meinung dazu? Also unabhängig von den Leuten, die sich ja anscheinend wohl stören, dass da Leute den öffentlichen Raum nutzen? Also gerade noch mal ganz kurz zu dem Jamnitzer Platz. Jetzt den Sommer über, ja genau richtig gewählt wahrscheinlich der Zeitpunkt, wird der Platz komplett umgebaut und auch zu einem großen Teil nicht in dem Interesse der Menschen, die den Platz nutzen und auch ein Teil der Anwohnerinnen, soll schicker gemacht werden, soll offener gemacht werden, dass es viel mehr Einblick gibt. Also die ganzen Hecken und Bäume und alles, was da vorher stand, die den Park so wahnsinnig gemütlich gemacht haben, auch ein bisschen abgeschotteter. Das wurde jetzt alles weggemacht und jetzt das komplette Jahr über wird er quasi abgegittert und mit von Securities bewacht. So, das ist jetzt gerade der aktuelle Stand, auch im Jamnitzer Platz. Und natürlich gibt es da sehr unterschiedliche Interessen, gerade von den neu hinzugezogenen. Es ist schon so, dass sie sich einfach noch viel mehr Härte wünschen. Und es war auch damals, gab es eine Polizeimitteilung von dem Abend. Da ging es erstmal nur um Ruhestörung. Und dann wurde es aber in den nächsten Tagen von der Lokalpresse, von den Nürnberger Nachrichten, wirklich aufgebauscht. Und die Vermutung ist auch, dass da natürlich auch ein bisschen Druck gemacht wurde von den neu hinzugezogenen, weil die bringen ja auch das Geld in das Viertel. Und ja, natürlich halt, das sind soziale Spannungen da rund um den Platz und den ganzen Ostenhof, genau, die einfach immer spürbarer werden. Ja, worauf ich hinaus wollte, erfahrt ihr Solidarität von der sozusagen, ich nenne es mal Szene, die sich dort am Platz normalerweise aufhält? Interessiert es die Leute oder geht es da irgendwie unter? Nee, das ist auf jeden Fall in Nürnberg und auch darüber hinaus ein großes Thema. Alleine schon wegen der Verurteilung fürs Anschreien von Cops. So, das ist ja, das betrifft ja nicht nur ein paar Menschen, sondern es betrifft uns ja als radikale Linke sowieso, wenn wir uns anschauen, wie Urteile in Stuttgart, Leipzig, Berlin überall gefällt werden. Das Thema ist auf jeden Fall groß. Und da würde ich auch vielleicht noch eine Ankündigung machen. Und zwar wird es einige Wochen, nachdem der Brief im Briefkasten war, wird es eine größer mobilisierte Tag X-Demo geben, wo wir uns sehr freuen würden, wenn aus möglichst vielen Regionen, Städten von überall dann die Menschen kommen. Aber da wird es auch nochmal auf jeden Fall eine Ankündigung geben. Ja, ich denke auch, dass wir das mitbekommen werden. Und zumindest versuchen, darüber zu berichten, falls wir es schaffen. Ist ja auch gerade nicht so einfach. Ja, klar. Genau, aber da auch einfach weiter vielleicht bei unserer Instagram-Seite am Ball bleiben und dann wird das auch dort angekündigt. Mhm. Genau. Da danke ich euch auf jeden Fall erstmal. Außer ihr wollt noch irgendwas loswerden. Grüße an die Omi. Grüße an alle Menschen auf jeden Fall, die von Repression betroffen sind. Und Leute, wenn ihr die Möglichkeit habt, irgendwie euch Gerichtsprozesse anzuschauen, nehmt diese Möglichkeit wahr, weil was im Gerichtssaal passiert, das schafft zum Teil kein Film, das wiederzugeben, weil das zum Teil wirklich so absurd ist. Ja, das kann ich mir vorstellen. Dann danke ich euch und werde es weiter verfolgen und vielleicht hören wir uns ja bald mal irgendwann wieder. Ja, viele Grüße nach Karlsruhe. Ja, viele liebe Grüße und danke. Ja, ciao. Ciao. Ich hab einen Kaffee geleert und ein Brot gegessen, dann geduscht, Zähne geputzt, lange auf Klo gesessen. Ich schlafe immer aus und geh erst spät ins Bett. Schickt man mich zur Arbeit, besorg ich mir ein Attest. Dann setze ich mich mit mir selbst auseinander und dem System, in dem wir leben. Schreib es auf und mach einen Song, ja. Leute sagen, ich wäre ein Drückeberger, weil ich mich für keinen Chef dieser Welt jemals bücken werde. Sie sind entsetzt, oh, okay, ich geb's zu. Ich bin stinkefaul, nenn mich Drückeberger. sie sind entsetzt, oh, okay, ich geb's zu. Ich bin stinkefaul, nenn mich Drückeberger. Ich hab mich im Spiegel bewundert, mir mich selbst geschenkt. Man versucht mir einzureden, ich müsse mich hier schämen. Hä? Wofür denn bitte, dass ich arm bin und frei, dass ich nicht dazu bereit bin, euren Wahnsinn zu teilen? Ich fürchte mich nicht, ich gehorche auch nicht kurz, ich ziehe kein Ticket für eine Fahrt im Abteil. Ich bin lieber unbeliebt, als auf die Knie zu fallen. Steuerzahler sagen, ich wär fies zu allen. Du hast immer gewusst, jetzt siehst und hörst du's bald. Bin ich zum Arbeiten längst schon viel zu alt. Sie sagen, ich wäre ein Drückeberger, weil ich mich für keinen Chef dieser Welt jemals bücken werde. Sie sind entsetzt, oh, okay, ich geb's zu. Ich bin stinkefaul, nenn mich Drückeberger. Sie sind entsetzt, oh, okay, ich geb's zu. Ich bin stinkefaul, nenn mich Drückeberger. Sie sind entsetzt, oh, okay, ich geb's zu. Ich bin stinkefaul, nenn mich Drückeberger. Sie sind entsetzt, uhuhu, okay, ich geb's zu, uhuhu, ich bin stinkefaul, nennt mich Drückeberger. Ja, im folgenden Beitrag hörtet ihr, und zwar Musik von Alien Fight Club, Hard Times, Egotronic, Raven gegen Deutschland und Tapete mit Drückeberger. Jetzt kommen wir zu dem Interview mit Mal Elevé und da... Natürlich spielen wir dann Lieder von dem Künstler, und zwar No Passeran, Police und Resistance Mondial, glaube ich, ja. Mein Französisch ist leider ein bisschen eingerostet, wie ihr hört. Jetzt viel Spaß mit dem Interview und der Musik. Yes, sir! Kategorique! On est mal élevé, nous, hein? Rebel Diaz! Mal élevé! C'est la résistance mondiale. Direkte Aktion, weltweiter Widerstand gegen den Strom. Eskalation, Krieg im Palästen, Revolution. Zerbrechen den Thron, verbreiten die Message mit dem Megafon. Keine Nation, L'Anarchia, letzte Station. Das System hat versagt, Sand im Getriebe, wir legen es lahm. Wir geben nicht nach, uns hält keine Kette, kein Knebelvertrag. Gegen den Staat, sterben in Freiheit statt Leben im Saal. Rebellion Tag, ich greife zum Mike und ich bitte das Saal. Tausend Stimmen, ein Protest, ein Traum, ein Ziel, weltweit vernetzt, die Faustgewalt bereit zu kämpfen. Resistance. Wir fighten jetzt. On a trop hésité, maintenant faut s'opposer contre l'autorité, vive autogéré de Tokyo, Alomé, Bamako, Sao Tomé, on va globaliser le mouvement pour la liberté. Liberté. C'est la résistance mondiale. Tant que les lions n'auront pas d'historiens, les histoires de chasse glorifieront les chasseurs. Pour que le peuple noir ne se souvienne de rien, on écrase sa mémoire sur le compresseur. Gimme de mojo, gimme de motif, j'ai déjà le motif, yo. Gimme some room dans le dojo, j'entraîne mes punchs sur un 5 en plus de CFA, yo. Maudit, sois les maîtres, et fuck tous ceux qui laissent suivre la lettre. Comme Zinga, je choque la pièce, qui va se mettre à genoux pour que j'en fasse mon siège. Résistant comme du carbine, réveille les troupes comme ça mourit depuis la cabine. Crache mes rimes dans la carabine, pour clic à ta bam toute ma science avec vos caractères. Oh, toujours en alerte, qu'on derrière ça l'air. Fardeau ne s'allège pas. On nous méprise depuis des siècles. N'utilise pas ta tête comme tout singe qui se respecte. Y'a longtemps que le respect est décédé. Force à tous mes négus pas prêts. Décédé, sauce gale, j'allumerai le feu. Man, c'est décidé, j'suis bouillante. J'ai boulette, pas l'envie de me soumettre. Oh, gut. Das freut mich, dass es jetzt endlich geklappt hat. Wir haben es ja schon ein paar Mal probiert. Ja, genau, vielleicht wisst ihr ja auch noch die bisschen verkorkste Live-Sendung zur Kundgebung gegen Rassismus, zur Woche gegen Rassismus als Abschlusskundgebung in Karlsruhe. Da warst du ja da und da haben wir uns auch getroffen, mal wieder seit Jahren. Ja. Genau, und hatten ja auch im Vornherein so ein bisschen Kontakt und ich habe mich gefreut, dass du da bist und weiterhin aktiv bist. Genau, du machst ja auch mit Eure Revoltät, hast du ja auch immer Stellung bezogen, aber auch als Einzelperson, jetzt auch als Solokünstler und stehst für einen straighten Antifaschismus bzw. Antirassismus, weswegen du ja auch gerne wahrscheinlich auf die Kundgebung gekommen bist. Ja, kannst du vielleicht auch mal so bisschen erzählen, wie du zu diesen Themen stehst, wie du dazugekommen bist und so weiter. Ja, also wie gesagt, für mich war es natürlich wichtig, in Karlsruhe zu sein, weil in der Region bin ich ja auch aufgewachsen. So, Karlsruhe war ich früher ganz oft, Ex-Steffi war so ein Bezugspunkt von mir auch. Mhm. Ich bin ja in Heidelberg und Mannheim sozusagen ist so meine Base, aber jetzt schon seit mehr als 10 Jahren mittlerweile Berlin. Deswegen finde ich nach wie vor wichtig, auch in anderen, also klar in der Stadt, wo ich jetzt lebe. In Berlin bin ich natürlich sehr, sehr aktiv, aber ich versuche trotzdem darüber hinaus auch in andere Regionen zu fahren. Und deswegen war es für mich auch voll wichtig und wichtig, einfach da zu sein in Karlsruhe und voll schön auch zu hören und zu sehen, dass da weiterhin noch einiges passiert sozusagen. Mhm. Ja, auf deine Frage, Thema Antirassismus. Für mich ist es schon sehr, sehr, sehr, sehr lange ein wichtiges Thema. Eigentlich schon seitdem ich ganz klein bin. So richtig, also durch meine Eltern auch. Ne, meine Eltern sind auch antifaschistisch, antirassistisch und haben das auch schon ganz früh, auch explizit geäußert und auch waren auch aktiv in der Hinsicht sozusagen, sind auch auf die Straße gegangen. Für mich persönlich war das auch schon immer, weil wir auch in der Familie, ne, ich habe Familie von überall, wir sind sehr, sehr divers innerhalb der Familie, deswegen war für mich das Thema Antirassismus irgendwie schon immer ein wichtiges Thema, weil es sozusagen durch die Familie auch persönlich betroffen hat. Ne? Mich selbst als Weißer in Deutschland nicht, aber durch mein väterlicherseits sind wir Manouche, das ist eine Sinti-Gruppe in Frankreich. Und wir haben den Vorteil, dass, wenn man das so blöd sagen soll, kann, den Vorteil, dass wir eben nicht, also hellhäutig sind, deswegen sieht man es uns nicht an und deswegen kann man natürlich viel leichter auch untertauchen in der Gesellschaft. Aber das war natürlich für mich trotzdem immer ein Thema, was das angeht. Und seitdem ich 11, 12 bin ich auch wirklich aktiv. Bin ich mit 12 auch in eine Antifa gegangen, durchs AZ. Das AZ hat mich da auch sehr sozialisiert. Ich sage immer asozialisiert. Ja, in Heidelberg dann wahrscheinlich. Genau, in Heidelberg, das Autonome Zentrum Heidelberg. Da war ich dann, seit ich 12 war, eigentlich ziemlich aktiv auch und habe das dann relativ früh auch mit Musik kombiniert. Durch Irie Revolte habe ich ja als ich 16 war, habe ich die Band gegründet mit Freunden zusammen. Und dann, alle, die uns kennen, wissen ja, dass wir schon immer uns krass positioniert haben. Wir haben alle möglichen antifaschistischen, antirassistischen Bewegungen, Demos unterstützt auf diversen Protestcamps. Damals gab es ja noch viele diese No-Border-Camps oder Anti-Residenzpflicht-Tage zum Beispiel in Berlin. Unser erster Auftritt in Berlin war im Rahmen der Anti-Residenzpflicht-Tage 2001. Und den Weg führe ich jetzt fort. Ende 2017 gibt es ja Irie Revolte nicht mehr, haben wir uns aufgelöst und seitdem mache ich eben als Solokünstler weiter und versuche das weiterhin mit der Musik einfach und auch auf anderen Wegen natürlich, aber die Musik ist da für mich ein großes Mittel auch, um irgendwie Inhalte zu vermitteln und Bewegung auch zu supporten. Also ich versuche auf der einen Seite auch Leute tatsächlich zum Nachdenken auch zu bringen, die erstmal einfach von der Musik gecatcht sind, so wie auch bei Irie war das ja auch unser Konzept, sag ich mal. Und darüber hinaus aber auch Leute zu supporten oder Leuten Kraft zu geben, die sich engagieren. Die halt tagtäglich, die oft auch gar nicht gesehen werden, die strugglen und ja, die will ich mit der Musik einfach ein bisschen supporten sozusagen. Ja, genau. Also du hast ja schon angesprochen, so mit durch die Musik habt ihr ja auch, also wenn ich mal Konzertvideos von euch gesehen habe, irgendwie das hier, ihr habt auf großen Festival aufgetreten und habt da ja auch wahrscheinlich eine relativ unpolitisierte ZuhörerInnenschaft gehabt irgendwie und konntet aber die halt die Musik geil fanden und die sind ja auch mit inhaltlichen Punkten und Problematiken auf der Welt dadurch in Verbindung, also vielleicht auch mal zum ersten Mal in Verbindung gekommen irgendwie. Genau. Genau, aber du hast ja auch schon erwähnt, da bist du ihr, also du, von dir weiß ich's, auch nicht stehen geblieben. Du hast ja auch immer mit Leuten Projekte organisiert oder unterstützt. Ich kann mich da mal vor, das ist bestimmt schon 15 Jahre her oder 10 Jahre her, irgendwie Rollis für Afrika gemacht, irgendwie, wo ihr rumgefahren seid und habt ältere Rollstühle irgendwie eingesammelt, alle in Container gepackt, genau, und die dann nach Afrika verschickt. Ah, Senegal, genau, direkt. Genau, und so viel ich weiß, machst du ja solche Projekte oder vielleicht jetzt nicht in der Form, aber engagierst du dich weiter? Auf jeden Fall. Genau, vielleicht kannst du da gerade mal ein bisschen erzählen, wo du gerade dran bist oder was du vor kurzem gemacht hast und so. Ja, also das war für mich, war und ist für mich immer total wichtig, so, dass quasi auch nicht nur bei den Worten bleibt, sondern halt auch bei den Taten, also ne, dass man halt auch was macht sozusagen. Deswegen war es für mich schon immer wichtig, ich mache ganz viel so Bildungsarbeit auch an Schulen. Das habe ich sehr, sehr früh für mich entdeckt, dass das ein gut, sehr wichtiger Weg ist, ne, auch die jüngeren Leute zu erreichen, auch mit Argumenten, also sich dann wirklich in Schulklassen zu stellen und mit denen sich auch auseinanderzusetzen, damit man eben ja quasi da anfängt, ne, wo die Leute dann ansonsten vielleicht in die falsche Ecke rutschen so. Und das war für mich schon immer wichtig und natürlich einfach konkret auch Solidarität zu zeigen. Und das war zum Beispiel mit dem Projekt Rollis für Afrika, das haben wir 2005 gegründet, also mit einem Freund aus Deutschland, der leider vor 2 Jahren gestorben ist, Stefano, der selbst auch an den Rollstuhl gebunden war und dementsprechend da sich sehr, sehr gut auskannte auch, was die deutsche Politik angeht. Die was zum Beispiel eben die Hilfsmittel angeht. Und mit einem anderen Freund aus Senegal, der dort ein Zentrum aufgebaut hat von und für Menschen mit Behinderung. Und da ist eben dieses Projekt entstanden, weil wir halt überlegt hatten und mit denen im Austausch waren, wie wir deren Fight, sage ich mal, Struggle für mehr Anerkennung innerhalb der Gesellschaft und für mehr Autonomität unterstützen können. Und dann war eben klar, die größte Schwierigkeit ist vor allem die Mobilität, dass sie eben ihre Aktivitäten machen können, sich treffen können, sich organisieren können. Und da haben wir eben angesetzt zu sagen, in Deutschland ist es leider so, dass einfach ganz viele Hilfsmittel, Rollstühle, Gehhilfen und so weiter weggeschmissen werden, obwohl sie in gutem Zustand sind, von den Krankenkassen, aufgrund von irgendwelchen schrägen Gesetzeslagen und so weiter. Und das, da haben wir eben angesetzt und haben dann gesagt, dass damit supporten wir deren Kampf. Der Name ist leider nicht so nachhinein, also der ist gemeinsam mit den Leuten auch in Senegal entstanden, aber ich habe da schon vor mehr als 7, 8 Jahren war ich da sehr dran, das auch zu ändern, weil, ja, ich meine, Afrika ist ein Kontinent, wir arbeiten in Senegal, das bedient schon sehr, sehr stark auch gängige Klischees und Rassistinnen eigentlich, muss man zugeben und sich eingestehen, und da haben wir es leider nicht hingekriegt, diese Namensänderung und so weiter. Der Verein ist jetzt gerade auch in der Auflösung, was unter anderem natürlich auch daran liegt, dass Stefano gestorben ist und dass wir einfach versuchen, das neu zu strukturieren mit den Freunden aus Senegal. Da passiert gerade, ja, das ist gerade so eine Umstrukturierungsphase, sage ich mal. Was ja gut ist so, ich meine, ich bin auch schon ein, zweimal über den Namen gestolpert, aber dadurch, dass ich halt auch zumindest dich kannte, so wusste ich, dass was Cooles ist so, aber das ist ja dann auch gut, wenn ihr im Nachhinein darüber reflektiert und da euch neu strukturieren wollt und vielleicht auch mit einem anderen Namen weitermacht. Total wichtig, und auch die Außenerscheinung, da war ich nie so dran, was ja auch ein Fehler von mir war, aber ich bin immer nach wie vor auch mit meinem Projekt bin ich immer sehr, sehr träge, was so Online-Präsenz und so Kram angeht. Aber man weiß natürlich, dass es total wichtig ist. Und da, ja, sind auch Sachen, die ich definitiv nie so gemacht hätte und auf jeden Fall auch in Zukunft nicht so machen würde, bestimmte Sachen einfach zu bedienen. Das hat uns natürlich auch viele Spenden gegeben, ne? Also dadurch haben viele Leute sich irgendwie für das Projekt eingesetzt, die vielleicht hätten wir anders genannt und klarer positioniert auch gegen Rassismus innerhalb dieser, ich nenne es mal, Hilfsorganisation oder wie auch immer. Aber das ist total wichtig, eben dieses Spiel nicht mitzuspielen. Natürlich, da sind wir auf jeden Fall dran. Das ist mir total wichtig, dass man da einfach auch draus lernt und hoffe, dass da dass die Leute da mitmachen, beziehungsweise man findet sonst neue Leute, die sich damit engagieren. Und die letzten Jahre war natürlich mein Fokus sehr stark auf Flucht und Migration. Hab da ja auch dann den Song gemacht, Mittelmeer, als meinen ersten Solo-Song, um die Seenotrettung zu unterstützen. Bin da auch nach wie vor viel mit Gruppen in Kontakt und engagiere mich da sehr stark, Leave No One Behind und so weiter. Und ein Projekt, was mir sehr am Herzen liegt, was vor 2 Jahren entstanden ist, war ein bisschen länger schon her, aber es geht um einen Film. Ich habe bei einem Film mitgewirkt, gegen den Strom, abgetaucht in Venezuela. Und da geht es eben um 3 Menschen, also in dem Film vor allem eine von diesen 3 Personen, aber die 3 sind 1995 quasi abgetaucht, weil denen vorgeworfen wurde, an einer Sabotageaktion gegen einen Abschiebeknast beteiligt gewesen zu sein. Und ich erinnere mich noch 1995, als ich von dieser Sabotageaktion gehört habe, weil das war die Zeit, wo ich mich auch politisiert habe und wo, man muss es nochmal auch genau im Kontext sehen, wo in Deutschland wieder Häuser gebrannt haben, ne? Rostock, Lichtenhagen, Hoyerswerda, krasse Pogrome. Und die Antwort der deutschen Regierung auf diesen Mob, auf diese Pogrome, war die Abschaffung des Asylrechts. Das muss man sich mal vorstellen. Also er hat einfach komplett kapituliert, beziehungsweise kann man vielleicht nicht mal Kapitulation nennen, weil es ja in deren Interesse eigentlich auch war. Mhm. Aber das heißt, in dem Zusammenhang wurden ganz viele Abschiebeknäste gebaut, dieses Asylrecht wurde abgeschafft. Und meine persönliche ist, dass diese Aktion, wer auch immer sie begangen hat oder begehen wollte, sie ist ja leider hat nicht stattgefunden, eine sehr gute Aktion war und eine symbolische Aktion gegen Abschiebeknäste, weil das ist nämlich das Menschenverachtende in meinen Augen. Und deswegen war es mir total eine Herzenssache, bei diesem Projekt mitzumachen. Mhm. Und ich habe da ein Musikprojekt dann gestartet mit Thomas Walter, der eben in Venezuela lebt, mit Bernd und Peter, die drei eben nach wie vor von den Sicherheitsbehörden verfolgt werden. Nach so vielen Jahren, es gab so einen Gesetzestrick, dass die Verabredung zu einer Straftat, die ihnen nach wie vor vorgeworfen wird, die verjährt erst nach 40 Jahren. Oh, scheiße. Deswegen müssen die noch bis 2035 im Exil leben. Richtig lächerlich, wenn man sich so ein bisschen überlegt, ne? Vergleichsweise die Verfolgung oder Nichtverfolgung von rechten Straftaten, von Morden vor allem, ne? NSU und so weiter, brauchen wir ja gar nicht drüber reden, was da passiert ist, ja. Und vertuscht wurde. Ja, deswegen war das für mich ein sehr, sehr schönes, interessantes Projekt und über das Politische hinaus ist da einfach eine sehr, sehr enge Freundschaft entstanden, weil ich mich mit Thomas super gut verstehe und es einfach ein sehr, sehr toller Mensch ist. Und ja, wir haben eine EP zusammen gemacht, also wir haben ein Musikprojekt gemacht und in diesem Rahmen von dem Musikprojekt bin ich Teil einer Doku über Thomas. Und bin dann auch nach Venezuela geflogen vor 2 Jahren und habe Thomas besucht, was natürlich auch sehr, sehr krasse Erfahrung war. Und die EP ist jetzt letztes Jahr rausgekommen. Der Film lief in den Kinos, Corona-bedingt. Natürlich leider hat das Ganze nicht so eine Reichweite bekommen und man konnte teilweise auch, die Kinos konnten ja nur teilweise aufmachen, teilweise nicht, sehr, sehr reduzierte BesucherInnenzahl und so, aber es war trotzdem, wurde gut aufgenommen und der Film ist ja noch da und jetzt ist auch die DVD rausgekommen. Also nochmal als finales Produkt, sehr, sehr zu empfehlen, weil da auch ganz viel Bonusmaterial dabei ist, mit super tollen Interviews und ja, unsere Musikclips und so natürlich auch, aber das vor allem das Inhaltliche ist total spannend an dieser DVD, kann ich nur empfehlen. De flashball pour bien nous traquer. Pas d'inhibition, cartouche réelle des gens massacrés. Aucun procureur va les accuser ou attaquer. Trop de police, pas de justice. Qui nous tabasse, qui nous frappe et méprise. Système en crise, torture et supplice. Les droits de l'homme on les jette dans la bise. Pas de pitié, pas d'amitié. J'ai pas confiance quand je vais les condamner. Faut riposter, faut se protéger. Car ils nous protègent de. Qui nous protège de la police? Sand sagt, ha! Zu viel ist passiert, um zu verzeihen. Wir stehen zusammen, fordern jetzt Gerechtigkeit. No justice, no peace, weltweit vereint. Denn wer schützt uns vor der Polizei? Qui, qui nous protège de la. fait me noter. T'es soupçonné sans raison, tu te fais taper et botter. Par les sales flics, souvent des femmes en train de se moquer. Ils savent qu'ils n'ont rien à craindre, la justice est de leur côté. J'ai pas confiance au pouvoir de l'État, y'a trop d'abus de pouvoir par l'État. Assassinat au commissariat, les coupables passeront par au tribunal. Ce qu'on réclame, justice totale, y'a trop de morts tués par les chacals. Tués par la BAC, CRS CAC, balle dans la tête, on n'en parlera pas. Si tu crois encore à cette justice, y'a une chose, il faut que tu m'expliques. Les flics sont protégés par la politique. Mais qui nous protège de la police? Qui nous protège de la police? Was ich immer so raushöre, das hast du, als ihr Rollis für Afrika gemacht habt, aber jetzt auch bei dem Projekt, und du hast auch bei den Ausschreitungen in 90er Jahren, bei den Pogromen hast du drüber geredet, aber auch NSU, da höre ich ganz viel raus. So, im Endeffekt geht es ums Selbermachen, also man will kein Charity-Mensch sein, und da könnte man einfach nur spenden und sich an irgendeine NGO dranhängen oder sonst irgendwas. Im Staat kannst du auch nicht vertrauen, im Endeffekt, wenn man irgendwie... Null. Im Endeffekt muss man selber machen, muss man sich mit den Leuten organisieren und Kontakte knüpfen und am besten sogar mit den Leuten halt selber vor Ort, mit den betroffenen Menschen sich organisieren, so verstehe ich das. Auf jeden Fall, das war schon immer mein Ding, deswegen war ja auch, um nochmal Rollis zu erklären auch, das kam halt hier nicht so rüber. Die Grundidee war eigentlich solidarisch zu sein mit Bewegungen, die es vor Ort gibt, ne? Konkret war Senegal, weil ich da einfach einen Bezug zu hatte, weil ich da auch war und Freunde hatte. Und deren, wir waren sehr fasziniert von deren, von deren Organisation, wie die sich organisiert haben und strukturiert haben und eigene Zentren gebaut haben, und wollten das halt supporten sozusagen. Und dadurch kam dann diese Idee zustande. Und das finde ich, wie du es gesagt hast. Also ich finde, das A und O ist, sich zusammenzutun, weil nur gemeinsam kann man halt auch was bewegen. Alleine ist immer sauschwer, alleine fühlst du dich dann oft irgendwie, fühlt man sich halt auch scheiße und machtlos. Und auf den Staat können wir uns einfach nicht verlassen, das wissen wir alle. Alle, die das einfach mit klaren Augen beobachten, was die letzten Jahrzehnte und auch davor, ich meine, solange ich lebe, kann ich es ja nur sagen, was in Deutschland passiert ist. Also da, ich vertraue keinem Staat, keiner Polizei, niemals. Also das hat sich einfach gezeigt, NSU, Hanau, es gibt so viele Beispiele und es hört nicht auf. Ich meine, da könnte ich jetzt endlos drüber reden. Die Waffen und Munition, die von den Bullen abhanden gekommen sind, in die rechte Struktur rein. Da sind so viele Verstrickungen drin. Der Mord an Uri Diallo, der einfach die ganze Zeit weggedrängt wurde, und bis heute gibt es keine wirklichen Aufklärungen und keinen Wille vor allem von den Behörden. Also wer soll da noch irgendwelchen Behörden, irgendwelchen Staatsanwaltschaften und sowas vertrauen, ganz ehrlich. Also müssen wir es selbst machen. Das heißt, wir müssen uns selbst organisieren, selbst schützen, die Betroffenen schützen, also miteinander sozusagen, ne? nicht jetzt so paternalistisch Betroffenen schützen, aber es ist trotzdem als Teil dieser Gesellschaft unsere Aufgabe, sich eben auch einzusetzen, auch wenn man selbst konkret nicht betroffen ist. Und das ist ja auch ein Luxus und ein Privileg zu sagen, ach, heute beschäftige ich mich mit Rassismus, die nächsten zwei Wochen habe ich keinen Bock drauf, es ist mir zu anstrengend. Weil es gibt so viele Menschen in dieser Gesellschaft, die sind jeden Tag mit dieser Scheiße konfrontiert. Die können sich nicht aussuchen. Ja, da und hast darum du vollkommen geht's recht. Eben. Ja, nee, auf jeden Fall. Ich glaube, da können wir sich ewig drüber unterhalten. Ich sehe das genauso wie du. Und in Rage reden. Genau, also so die Wut, die man auch rausgehört hat, gerade auch so, ja, ich glaube, die ist sehr verständlich. Und von daher, irgendwie hat es mich auch gefreut, mit dir darüber zu quatschen, mal irgendwie. Voll. Und ja, total. Danke auch für das Gespräch. Genau, und ich hoffe, ich konnte auf jeden Fall dich damit auch so ein bisschen unterstützen, und die Leute werden so ein bisschen aufmerksam, weil es ja auch jetzt ein bisschen schade ist mit dem Film. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Das ist echt schade. Aber ja, muss auf jeden Fall nachgeholt werden. Genau, kurz mal für alle, die hören, weil ihr könnt den bestellen einfach bei Partisan Filmverleih. Oder auch in verschiedenen Online-Shops, Antifa-Online-Shops. Aber bei Partisan Filmverleih direkt quasi, das ist wahrscheinlich am praktischsten. Ansonsten gibt's den auch beim Infoladen Schwarze Socke. Da weiß ich, dass es ihn online gibt. Es gibt auch Infoladen Karlsruhe, hat ihn auch. Also von daher, genau, checkt es einfach aus. Und zum Abschluss wollte ich noch sagen, oder vielleicht ist es noch nicht der Abschluss, aber dass ich natürlich trotz dieser Wut und ja, Frust würde ich nicht sagen, weil ich zum Glück nicht frustriert bin oder nicht komplett frustriert. Es frustriert natürlich viele Dinge zu sehen, aber ich versuche trotzdem irgendwie, soweit es geht, positive Energie in alles reinzustecken. Auch in die Musik und so weiter, weil ich weiß, dass es leider noch ein sehr, sehr langer Weg ist, den wir vor uns haben. Aber ich glaube dran, dass wir ihn gewinnen. Und ich will halt nicht, wie viele andere, die ich auch gesehen habe im Laufe der Zeit, was ich total nachvollziehen kann, es ist überhaupt keine Verurteilung, die irgendwann total verbittert sind. Ne? Wenn du dich lange, lange einsetzt und engagierst politisch, weiß ich noch damals auch im AZ, dass dann Ältere gesehen habe, teilweise die dann wirklich auch verbittert und so waren. Und ich kann es total nachvollziehen, aber ich habe mir gesagt, so will ich nie sein. Weil dann, ich will nicht, dass diese Scheiße gewinnt, also auch über mich gewinnt, weißt du? Deswegen versuche ich nach wie vor trotzdem, so gut wie es geht, positiv zu bleiben. Ja, nee, das ist gut, dass du sagst. Also, ja, ich kann genau nachvollziehen, was du sagst und bin auch oft kurz vorm Verzweifeln irgendwie und Klar. Stinkig und ja, scheiße, nicht Kopf in den Sand stecken. Ich glaube, das ist wichtig, Genau. Auch vielleicht auch mal schöne Erlebnisse zu haben. Wie wenn auf man sich Fall. Dann halt mal mit netten Leuten mal wieder, ist jetzt wegen der Pandemie vielleicht auch nicht immer so einfach, aber mal wieder auf so einer Kundgebung zu treffen und sieht, hey, Klar. Okay, ich bin nicht alleine. Anderen Leuten ist das auch wichtig und man kann sich wieder organisieren, man kann wieder irgendwelche Netzwerke knüpfen und die Sache nochmal vom Neuen angehen, im besten Fall. Voll, auf jeden Fall. Ja. Ist doch gut, gutes Schlusswort auch gewesen. Auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei dir, dass das jetzt endlich geklappt hat. Es lag ja eher weniger an dir, wie an unserer Technik hier manchmal im Querfunk, aber das passiert. Ja, aber ist doch cool. So ist es. Auf doch cool, ich freue mich auch. Egal wo und wann. Alerta, Alerta, Antifaschista. Keinen Schritt los, egal wo und wann. No, no, no pasará. Ja gut, wieder eine Änderung im Programmplan. Ich habe jetzt doch noch jemanden gefunden, der sich auch schon länger mit den QuerdenkerInnen auseinandersetzt. Und ja, es war ja auch die QuerdenkerInnen-Kundgebung am 3.6. hier in Karlsruhe in der Günter-Klotz-Anlage. Danke, dass du dir kurzfristig Zeit genommen hast. Ja, gerne. Genau, und zwar war ja auch in dieser Sendung geplant, so ein bisschen so die Innenwelt der QuerdenkerInnen so ein bisschen zu beleuchten. Also was wollen die überhaupt, was denken die? Soviel ich weiß, hattest du dich da ja im Vorfeld der Demonstration, Kundgebung vom 3.6. ein bisschen mit den Menschen, die diese Kundgebung veranstaltet haben, auseinandergesetzt. Und da, ja, genau, erzähl ja mal einfach. Genau, also diese Querdenken-Bewegung gibt es ja jetzt schon seit einigen Monaten und die sind ja auch relativ schnell aufgeploppt mit Beginn der Corona-Pandemie. Anfangs auch als sogenannte Hygienedemonstration irgendwie bekannt geworden. Und zwischenzeitlich mit Demonstrationen in Berlin und Kassel beispielsweise auch relativ groß mit mehreren 10.000 Teilnehmerinnen. Und deshalb lohnt es sich ja auch so ein bisschen, sich anzugucken, was da eigentlich passiert. Also was diese Bewegung ganz stark macht, ist eben so eine ganz starke Polarisierung darzustellen. So dieser böse autoritäre Staat, der dann wahlweise auch als Diktatur oder als faschistisches Regime dargestellt wird und sich selber eigentlich als die einzige Opposition irgendwie darzustellen und zu etablieren. Auf den Punkt werde ich dann auch nachher nochmal zurückkommen. Auf jeden Fall, auch in Karlsruhe gibt es seit einigen Monaten immer wieder Demonstrationen von dieser Richtung. Es gibt unterschiedliche Aktionen, kleine Kundgebungen beispielsweise in der Innenstadt und vor dem Bundesverfassungsgericht, die auch von verschiedenen Organisatorinnen durchgeführt werden. Und eben gibt es auch einen offiziellen Querdenken-Ableger in Karlsruhe, der ja eher unregelmäßig in größeren Abständen solche größeren Kundgebungen abhält. Genau. Ja. Im Vorfeld von dieser Kundgebung am 3.6. Gab es einige Presseartikel, in denen die Hauptorganisatorin mal wieder den Leuten klar machen wollte, dass sie mit irgendwelchen rechten Strukturen, rechten Leuten, wie sie sagt, ideologischen Menschen überhaupt gar nichts zu tun hätte, dass ihre Kundgebung so die Mitte der Gesellschaft repräsentiert. Und daraufhin ist ein Artikel erschienen auf der Seite des anarchistischen Netzwerks Karlsruhe, der sich ein bisschen damit beschäftigt, welche Inhalte und welche Persönlichkeiten eigentlich dort eine Rolle spielen. In dem Artikel wird tatsächlich explizit auf den 3.6. eingegangen, die Rednerinnen und Künstlerinnen, die dort bei der Kundgebung aufgetreten sind. Und der Artikel arbeitet so ein bisschen raus, dass zwar die Leute nicht explizit in faschistischen Strukturen oder neonazistischen Strukturen aktiv sind und vielleicht auch keine Neonazis sind, aber dass sie durchaus ganz viele rechte Narrative, wie es in dem Artikel beschrieben ist, bedienen. Und zu diesen rechten Narrativen gehört beispielsweise, was ich vorhin angesprochen habe, diese Darstellung, dass man selbst die einzige Opposition wäre und es gar keine anderen Oppositionen geben würde, was so ja überhaupt gar nicht stimmt. Mhm. Beispielsweise die ersten Klagen gegen Demonstrationsverbote und Ähnliches kamen dann hauptsächlich aus antirassistischen und anarchistischen Spektren, die quasi sogar vor Gericht irgendwie erkämpft haben, dass das Demonstrationsrecht weiter aufrechterhalten bleibt, auch wenn es ein Stück weit eingeschränkt wurde. Und davon hat ja vor allem auch die Querdenkenbewegung profitiert, dass dieses Demonstrationsrecht eben nicht abgeschafft wurde. Gleichzeitig behaupten sie aber immer, dass sie zum Beispiel die Einzigen wären, die das durchsetzen würden. Und gleichzeitig behaupten sie, dass sie eigentlich gar nicht mal das Recht dazu hätten, ihre Meinung zu sagen oder demonstrieren zu gehen. Also das ist ein sehr totalitärer Ansatz, der beispielsweise bei Pegida auch schon zu sehen wird, war, oder bei der AfD, die sich gerne auch als die einzig wahre Opposition darstellt. Dieses Narrativ kennt man in rechten Bewegungen schon länger, mit dem Aufkommen oder dem Strategiewechsel zur neuen Rechten in den 90er Jahren. Hat auch die NPD oder wahlweise auch die Republikaner haben eben dieses Narrativ auch schon bedient. Mhm. Und ein weiteres rechtes Narrativ, das immer wieder auftaucht, ist vor allem der Antisemitismus, der in der Regel nicht sehr klar benannt wird. Also es wird nur in ganz wenigen Einzelfällen davon geredet, dass irgendwelche Juden irgendwelche Strippenzieher wären oder Ähnliches. Aber der Antisemitismus ploppt immer wieder dadurch auf, dass solche Verschwörungsmythen bedient werden, dass es irgendwelche kleinen Eliten gibt, die das Weltgeschehen steuern. Da gibt es beispielsweise so ganz krude Vorstellungen, dass irgendwie kleine Kinder eingesperrt und entführt werden, um deren Blut abzuzapfen, dass sich irgendwelche Machteliten quasi unsterblich machen könnten. Und eben diese Verschwörungsmythen knüpfen an diese uralte antisemitische Verschwörung an, dass es eben ein paar Juden geben würde, die quasi das Weltgeschehen lenken und feindlich gegenüber allen möglichen Leuten irgendwie stehen. Das ist jetzt mal so einfach zwei Punkte aus diesem Artikel rausgegriffen. Den könnt ihr euch selbst gerne nachlesen auf der Seite annika.noblogs.org. Da sind auch Bildchen dabei, die das Ganze hinterlegen. Und der Artikel schließt dann auch damit, dass zwar die Querdenker jetzt keine Nazis sind, aber dadurch, dass sie sich überhaupt nicht vom rechten Rand distanzieren und dadurch, dass sie eben diese rechten und menschenverachtenden Narrative weiter verbreiten und vertreten, es trotzdem wichtig ist, sich an Protesten gegen diese Kundgebungen eben zu beteiligen. Genau, ja. Genau, und den gab es ja dann sozusagen am 3.6. hier in Karlsruhe auch, also auch den Gegenprotest. Soviel ich weiß, waren auch in der Innenstadt viele Kundgebungen geplant, weil noch nicht so klar war, ob die QuerdenkerInnen nicht vielleicht auch laufen dürfen, was ja dann nicht so stattgefunden hat. Und da wurden ja auch ziemlich viele, also die meisten, ich glaube, es gab dann nur noch eine Kundgebung in der Stadt. Und der Gegenprotest hat sich sozusagen dann auch hauptsächlich auf die Günter-Klotz-Anlage konzentriert. Du warst da, kannst du vielleicht ein bisschen was über die Gegenproteste vor Ort uns erzählen? Ja, vielleicht ganz kurz. Ursprünglich war geplant von Seiten von Querdenken Karlsruhe, dass sie sich eben in der Innenstadt, glaube ganz ursprünglich war es der Marktplatz, treffen wollten. Zwischenzeitlich war dann auch mal der Schlossplatz im Gespräch zu einer sogenannten Großdemonstration, so war es angekündigt. Und dann in einem Demonstrationszug durch die Innenstadt zur Günter-Klotz-Anlage laufen wollten und dort ihre Abschlusskundgebung zu machen. Den Informationen nach hat sich das antifaschistische Aktionsbündnis Karlsruhe dann überlegt, an verschiedenen Orten in der Stadt eben Kundgebungen anzumelden, um quasi diese mögliche Demonstration der Querdenker an möglichst verschiedenen Orten irgendwie nicht unwidersprochen durch die Stadt laufen zu lassen. Dann hat aber das Ordnungsamt bzw. die Stadt Karlsruhe diese Demonstration untersagt und es wurde auch gerichtlich dann bestätigt. Das heißt, Querdenken Karlsruhe durfte nur eine stationäre Kundgebung in der Günter-Klotz-Anlage abhalten und keine Demonstration. Das Ganze wurde mit den Hygienevorschriften begründet, weil auch in der Vergangenheit bei Querdenken-Kundgebungen die Abstände und die Maskenpflicht nicht eingehalten wurde und es natürlich in solchen dynamischen Situationen wie Demonstrationen dann noch schwieriger ist. Und deshalb wollte man nur eine stationäre Kundgebung zulassen. Durch diese veränderte Lage hat dann auch dieses antifaschistische Aktionsbündnis darauf reagiert und mehrere geplante Kundgebungen quasi wieder abgesagt und den Gegenprotest in erster Linie eben auch zur Günter-Klotz-Anlage verlegt. Es gab dann eine Kundgebung am Marktplatz. Dort hat sich eine Gruppe von Radfahrerinnen getroffen, die dann auch quer durch die Stadt gefahren sind, an verschiedenen Punkten, mit Musik, Fahrrädern, Parolen und um einfach quasi ihren Protest gegen diese Querdenken-Kundgebung in der Innenstadt irgendwie kundzutun. Es gab eine zweite Kundgebung, die sich am ZKM in Karlsruhe getroffen hat. So war der Aufruf, dass sich dort Leute mit Fahrrädern treffen sollen zu einem Gegenprotest. Und es gab eine dritte Kundgebung, direkt in der Günter-Klotz-Anlage war die angemeldet, quasi unmittelbar neben der Kundgebung der Querdenker. Und zusätzlich, aber auch ein Stück weit unabhängig davon, hat die Ortsgruppe von Zero Covid in der Innenstadt eine Kundgebung durchgeführt, um quasi auch einen inhaltlichen Gegenpol zu setzen. Das mal so die Situation, wie sie sich dann kurz vor dem Tag dargestellt hat, was geplant war. Genau. Medial, so wie ich das wahrgenommen habe, hat sich tatsächlich der Gegenprotest in der Günter-Klotz-Anlage durchgesetzt. Also medial, ich glaube, medial hat man sonst kaum was mitgekriegt. Und da war ja wohl auch einiges los. Irgendwie wird von Stürmungsversuchen, also der Kundgebung der Querdenkerinnen geredet und es kam zur Kesselung eines Teils der Gegendemonstrantin. Was ist genau. da genau passiert? Also was dann passiert ist, war, dass eben von dieser Kundgebung, die am ZKM stattgefunden hat, die Leute in einem spontanen Aufzug in Richtung Günter-Klotz-Anlage gelaufen sind. Es gab dann Versuche, die Zugänge zur Günter-Klotz-Anlage und zur Kundgebung der Querdenker zu blockieren. Es ist nicht gelungen, die Zugänge wirklich zu blockieren, aber zumindest wurde dadurch einen spürbaren Gegenprotest auf die Beine gestellt. Also die Leute, die zur Querdenken-Kundgebung gehen mussten, mussten dort vorbeilaufen und konnten eben dem Gegenprotest nicht entgehen. Die Situation hat sich auch tatsächlich eine ganze Zeit lang hingezogen. Und als die Kundgebung der Querdenkerin dann in der Günter-Klotz-Anlage angefangen hat, ist die Gruppe von Leuten, die eben an den Zugängen gestanden hat, in einem kurzen Demonstrationszug zum Gegenprotest, der eben auch in der Günter-Klotz-Anlage angemeldet war, weitergezogen. Als diese Gruppe, die Polizei spricht von ungefähr 150 Leuten, dann auf die Querdenken-Kundgebung oder in die Richtung zugelaufen sind, wo ja auch die Gegenkundgebung stattgefunden hat, gab es ein bisschen Aufregung. Davon gibt es auch ein Video, das in den ganzen Querdenken-Kanälen hauptsächlich hinterher verbreitet wurde, mit der Überschrift, dass die Antifa versucht hätte, ihre Kundgebung zu stürmen oder ähnliches. Genau, gab es ein bisschen Aufregung. Die Polizei hat sich mit Fahrzeugen und auch mit Leuten irgendwie zwischen die zwei Kundgebungen gestellt. Scheinbar hatten die ein bisschen Angst davor, dass da irgendwas Schlimmes passieren könnte. Und es gab dann auch ein ganz kurzes Handgemenge an der Absperrung. Es wurde Pfefferspray gesprüht und genau. Es war aber vielleicht ein paar Minuten, ging nicht lange. Und als ich die Lage eigentlich schon wieder beruhigt hatte, hat die Polizei diese ganze Gruppe, die dort hingelaufen ist, eingekesselt. Und dieser Kessel hat auf der Kundgebungsfläche des Gegenprotests stattgefunden. Also es ist tatsächlich auch ein bisschen fragwürdig, was das Ganze überhaupt sollte. Also Leute auf der eigenen Kundgebung einzukesseln, ist so ein bisschen, gleichzeitig natürlich sieht das Ganze schon ein bisschen sehr ritualisiert aus. Also solche Situationen tauchen ja ständig immer wieder auf, vor allem bei antifaschistischen Protesten oder auch generell linken Demonstrationen, dass sich die Polizei irgendwo in den Weg stellt und es gibt dann irgendwie kurze Scharmützel, dann werden Leute eingekesselt oder wieder weggeschickt oder wie auch immer. Teilweise ist es ja schon so eine Situation, die immer wieder einfach auftaucht. Ja, also würdest sagen, vielleicht auch ein bisschen unnötig und eher hat es eher zumindest nach außen der Sache geschadet. Ja, schade. Vor allem deshalb, weil es medial dann eben relativ ähnlich aufgegriffen wurde. Also im Nachhinein in der Berichterstattung hat man dann eben solche Überschriften zu lesen wie friedliche Querdenkenkundgebung, die Antifa wird gekesselt oder die Linken werden gekesselt und ähnliches. Es ist ein bisschen schade, weil der Inhalt, um den es ja eigentlich geht bei diesen Kundgebungen, dann kaum mehr eine Rolle spielt, sondern es wird geht nur noch um die Form und es wird auch nicht mehr in Frage gestellt. Also es wird ja da auch schon wieder immer so ein Bild, die einen sind die Guten, die anderen sind so die Bösen. Mhm. Dieses Bild wird da ja immer ein bisschen gezeichnet, so weil sich zwei Gruppen gegenüberstehen. Und diese Frage, worum geht's den Leuten, die wird eben dann kaum mehr gestellt, sondern es wird sich nur noch an dieser Form des Protests abgearbeitet. Ah ja, die einen waren eben friedlich, weil die saßen da nur auf ihrem Boden oder wie auch immer, und die anderen waren scheinbar nicht friedlich, weil ansonsten hätte die Polizei ja nicht eingreifen müssen. Mhm. So, was ja einfach ein bisschen fragwürdig ist. Und es wird halt nicht mehr drüber geredet, was wurde eigentlich gesagt auf den Kundgebungen, was wollen die Leute eigentlich? Also wenn auf der Querdenken-Kundgebung auf der Bühne Leute stehen, die ständig davon reden, wen sie alles wegsperren wollen und bestrafen wollen, wenn sie endlich mal an der Macht sind und ähnliche Sachen, das dann einfach so als friedlichen Protest irgendwie auszudrücken, ja, ist dann ein bisschen schade, weil natürlich standen die nur da und haben ihre Kundgebung gemacht, aber in ihren Inhalten waren sehr viele Gewaltfantasien vorhanden, und darum geht's ja. Und das ist ja auch die Grundlage, an der sie gemessen werden müssen und die Grundlage für ihr Handeln. Und das ist in keinster Weise friedlich. Für mich stellt sich da halt auch die Frage, ich gehe ja mal davon aus, dass so oder so der Plan war, irgendwie die Kundgebung zu stören. Das scheint ja überhaupt nicht, also meines Wissens überhaupt gar nicht funktioniert zu haben. Und wenn ich, was ich auch ein berechtigtes Anliegen finde, die Kundgebung von den QuerdenkerInnen zu stören, finde ich ja schon ein berechtigtes Anliegen, muss ich halt ganz einfach sagen, ist damit halt einfach nicht erreicht worden. Wo ich mir denke, dass man sich da vielleicht mal Gedanken machen sollte nach anderen Strategien. Du hast ja schon angesprochen, dass die Situation vor Ort sehr ritualisiert war. Naja, also ich denke, man muss eben nochmal unterscheiden, was ich vorhin ja schon gesagt habe, bei diesen quasi Blockaden am Anfang wurde ja zumindest irgendwie der Gegenprotest schon spürbar auf jeden Fall dargestellt und damit eben so ein Ablauf, die Leute kommen und gehen zu ihrer Kundgebung und gehen danach wieder. Der Ablauf wurde ja dadurch auf jeden Fall schon auch gestört, und ich denke, das war auch ein sehr positiver Punkt in dem Gegenprotest, dass sich die Leute darüber aufregen müssen und mitkriegen, dass es einige Menschen gibt, die sich an ihren Inhalten stören und es auch nicht einfach so hinnehmen. Ja, was auf dieser Kundgebung in der Günter-Klotz-Anlage dann passiert ist, fand ich tatsächlich ein bisschen schade, ob es die Idee gab, auf die Kundgebung von Querdenken irgendwie zu kommen, kann ich nicht sagen, weiß ich auch nicht. Ich selber habe das auch viel mehr von außen beobachtet. Ich weiß auch, dass es relativ einfach gewesen ist, auf deren Kundgebung zu kommen. Man konnte da auch einfach hinlaufen, ohne dass sich jemand da in den Weg gestellt hätte. Zumindest als Einzelperson war das jederzeit möglich. Insofern weiß ich auch nicht, warum man das auf die Art und Weise hätte machen sollen. Und ja, das ist auf mich so ritualisiert wirkt, ja, hat damit zu tun, dass einfach solche Situationen einfach ständig und immer wieder auftauchen. Die Frage ist eben, wie kann man das oder was kann man daran verändern? So, Und damit verbunden ist aber natürlich auch die Frage, was möchte man eigentlich mit so einer Aktion machen? Vielmehr, also wirklich gestört hat es die Querdenken-Kundgebung natürlich nicht, wenn nebendran die Polizei sich mit irgendwelchen anderen Leuten ein bisschen kappelt und die können da nebendran ihr Ding machen. Die Stimmung auf der Gegenkundgebung fällt dann natürlich auch in den Keller, wenn die Leute in so einem Kessel stehen. Von dem her ist es schon ein bisschen schade und nimmt natürlich auch die Kraft aus diesem Protest. So. Vielleicht kann ich noch ganz kurz zum Abschluss. Ich habe relativ zufällig in einem Karlsruher Wochenblatt einen kurzen Kommentar gelesen, den ich eigentlich ganz spannend fand. Da war dieser Tag quasi in wenigen Sätzen kurzzeitig beschrieben. Und der hat, glaube ich, so die grundsätzliche Kritik ein bisschen aufgenommen, weil in diesem Kommentar stand drin, hinterher hat die Presse dann geschrieben irgendwie über friedliche und nicht friedliche Proteste. Sie hat aber ganz vergessen zu erwähnen, wer eigentlich die Menschen sind, die sich für Solidarität und gegenseitige Unterstützung einsetzen und welche das nicht machen. Und das fand ich eigentlich ein sehr schönes Fazit eigentlich für diesen Tag, weil ja, das eben die Kritik, die ich vorhin auch schon geübt hatte, in wenigen Worten ganz gut ausdrückt. Das stimmt. Das war jetzt auch wirklich ein guter Schlusssatz und damit bedanke ich mich bei dir. Ja, gerne. Bis bald. Bis bald. Ciao. So, ja, dieses Gespräch habe ich gerade heute noch spontan voraufgezeichnet. Vielleicht ist noch zu erwähnen, dass es noch eine spontane Demonstration nach dem Kessel von der Günter-Glotz-Anlage zum Bahnhof ging, also eine antifaschistische, wo noch einmal antifaschistische Inhalte in die Öffentlichkeit getragen werden konnten. Damit endet die Sendung auch wieder. Leider konnte ich jetzt die letzte halbe Stunde keine Musik mehr spielen. Das Interview war leider jetzt zu lang. Genau. Schade eigentlich. Damit verabschiede ich mich und hoffe, ihr schaltet nächsten Monat wieder ein. Das müsste der 11.07.2021 sein. Bis dann. Ja, du, findest du nicht, dass wir unseren Praktikanten ein bisschen zu schlecht behandeln als Anarchistinnen und Anarchisten? Ach nee, ich glaube, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ah, okay, dann lass uns in die Abendsonne reiten. Bella, ciao. Hallo? Ist da wer? Könnt ihr mal die Schranktür wieder aufmachen? Wollt ihr erfahren, wie das mit unserem Praktikanten ausging? Ob er im Studioschrank verhungert ist oder ob er in unserer nächsten Sendung auch wieder auftauchen wird? Dann schaltet ein, jeden zweiten Sonntag im Monat auf 104,8 MHz im Querfunk.